Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer App, die sich speziell an alle Bewohner vom schönsten Bundesland der Welt, das bitte in Anführungsstrichen sehen, richtet. Nämlich die Moin RSH, die Radio Schleswig-Holstein App von RSH, also Radio Schleswig-Holstein. Die App ist gratis. Versionsnummer 1.1 liegt vor, Größe 27,1 MB. Sprache Deutsch, erfordert mindestens iOS 7.0 oder neuer. Funktioniert auf dem iPhone 6 einwandfrei und hat noch nicht genug Bewertungen erhalten, als dass eine Durchschnittsbewertung im App Store abgeleitet werden kann. Ich muss sagen, nein, ich lese einmal kurz was aus der Beschreibung vor und dann kommt meine persönliche Meinung. Mit der Moin RSH App bekommen Sie alles, was Sie von RSH kennen. Einfach und bequem zum Nachhören. Dazu Deutschlands ersten persönlichen Radiowecker. Persönlicher Wecker. Die Wache Mitmann Show weckt Sie jetzt jeden Morgen persönlich mit Ihrem Namen und allem, was Ihnen morgens wichtig ist. Nachrichten, Wetter, Verkehr und mit einem Lacher für den Tag. Alle Informationen rund um die Uhr. Egal wo Sie sind, mit der Moin RSH App bekommen Sie immer auf einen Blick die aktuellen Nachrichten, das aktuelle Wetter und alle Staus und Blitzer zum Nachhören. Dazu wählen Sie sich Ihren internen Lieblings-RSH-Stream, das RSH-Hauptprogramm oder einen der Themenkanäle RSH auf Sylt, Top 50 Charts, Mitmann Mix oder RSH 80er oder RSH Chillout. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, wann und wo Sie möchten. Exklusives Gute-Nacht-Programm. RSH bringt Sie jetzt mit der Moin RSH-App auch in den Schlaf. Wählen Sie zum Einschlafen aus den RSH-Streams zum Beispiel den Chillout-Kanal oder suchen Sie sich eine der vielen Einschlafgeräuschkulissen aus dem Norden aus. Das alles gibt es exklusiv nur in der Moin RSH-App. Ja, individuelle Schlafmessung. Die Moin RSH App hilft Ihnen, einen ausgewogenen Schlaf zu bekommen. Sollten Sie nachts wach werden, sehen Sie auf einen Blick, wie lange Sie noch schlafen können, bis der Wecker klingelt. Und natürlich informiert Sie die Wache Mitmann Show morgens auch darüber, wie lange Sie geschlafen haben. Damit Ihnen das Aufstehen leichter fällt, bietet Ihnen die Moin RSH App sogar an, einen Sonnenaufgang zu simulieren. Zusätzlich, also nochmal in Kurzform. Alle RSH-Streams mit einem Wisch erreichen und Nachrichten, Wetter, Verkehr zu jeder Zeit nachhören mit nur einem Fingertipp. Eine gute Nacht beginnt mit einem exklusiven Audioangebot. Relax-Streams oder Naturgeräusche aus dem Norden. Von Wattwandern bis zum Lagerfeuer am Strand. Zusätzlich gibt es noch die individuelle Schlafzeitmessung und nützliche Helfer für die Nacht. Auf einen Blick. Zum Beispiel, ja, wie ich schon vorgelesen habe, dass ihr genau seht, wann die Uhr klingelt, beziehungsweise wie lange ihr denn noch zu schlafen habt, solltet ihr nachts einmal wach werden. Die Wachmitmannschau weckt jeden persönlich. Sie bestimmen, wie sie geweckt werden wollen. Zum Beispiel, ja, also mit dem Namen. Und dann könnt ihr auswählen, ob zum Beispiel nur das Wetter abgespielt werden soll. Oder die Nachrichten. Oder der Verkehr. Oder einen Sound, einen Klingelton oder der RSH-Livestream. Und kombinieren Sie einfach Ihr persönliches RSH-Weckprogramm. Das ist das, was ich schon mal vorher gelesen oder sagte, eben Live-Programm, Nachrichtenwetter, Verkehr oder Comedy. Könnt ihr als Klingelton im Prinzip auswählen. Also, Radiostream bietet es. Es bietet auch aus den Sparten Radiostream, zum Beispiel die Mach-Mitmann-Show oder ähnliches. Es bietet einen Wecker. Und das war's. Eigentlich. Ich muss sagen, ich habe das mal ausprobiert. Die App läuft einwandfrei für unterwegs. Ich meine, mit wenigem Datenvolumen ist es jetzt nicht über Internet irgendwie Radio zu hören. Da hätte ich mir theoretisch gewünscht, weil man ja auch Sendungen nachhören kann, dass man vielleicht auch einige Sendungen offline verfügbar machen kann. Das gibt es nicht. Aber insgesamt macht die App einen guten Eindruck und sie macht, was sie soll. Und sie ist gratis und ist doch einfach ein ganz nettes Angebot. Lassen wir das einfach mal so stehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.